still falling for you. Eins Live Infos mit Caro Bredenwieg um 18 Uhr. Deutsche Sportler sollen bald anders gefördert werden. Gladbach ist jetzt seit 8 Spielen ohne Sieg und das Wetter bringt morgen viel Sonne. Spitzensport. Die Mitglieder des Olympischen Sportbundes haben einer umstrittenen Reform zugestimmt. Die sieht vor, Sportler in Zukunft nicht nach ihren bisherigen Erfolgen zu bewerten, sondern nach ihren Erfolgsaussichten in den nächsten Jahren. Die ÖSB-Präsident Hörmann steht hinter der Reform, glaubt aber, dass die Umsetzung nicht einfach wird. Es wird Widerstand und Gegenwind geben. Das ist seit Tagen, seit Wochen erkennbar. Wir werden an der einen oder anderen Stelle bildlich gesprochen auf rauer See unterwegs sein. Ziel der Reform ist, dass die deutschen Sportler wieder mehr Medaillen gewinnen. Tarifverhandlungen. Die Karstadt-Mitarbeiter haben erstmal Sicherheit, was ihre Jobs betrifft. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf die groben Punkte eines neuen Tarifvertrags geeinigt, nach 3,5 Jahren. Dazu gehört, dass die rund 15.000 Mitarbeiter eine Arbeitsplatzgarantie bekommen und die Standorte der Karstadt-Filialen erstmal gesichert sind. KZ-Diebstahl. Das geklaute Tor des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau soll so schnell wie möglich zurück nach Deutschland. Vor 2 Jahren hatten Unbekannte das Eiserne Tor mit dem Schriftzug Arbeit macht frei gestohlen. Gestern war es in Norwegen wieder aufgetaucht. Die norwegische Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass das Tor offenbar einige Zeit draußen gelegen hat und deshalb etwas gerostet ist. Wer es gestohlen hat, ist unklar. Bundesliga. Dortmund hat das Borussen-Duell gegen Gladbach gewonnen mit 4:1. Von da berichtet Burkhard Hupe. Die Dortmunder wackelten eigentlich nur 40 Sekunden und zwar zwischen der 6. und 7. Minute. Da war Raphael zunächst die überraschende Führung für Borussia Mönchengladbach gelungen. Aber Aubameyang schoss postwendend den Ausgleich. Piszczek besorgte die Führung vor der Pause. Dortmund turmhoch überlegen. Gladbach etwas besser mit mehr Druck nach vorne nach dem Wechsel. Aber nach einem Doppelschlag von Dembele und erneut Aubameyang war die Sache geklärt und gegessen. Und so sind die anderen Spiele ausgegangen. Leverkusen und Freiburg trennen sich mit 1:1. Köln verliert in Hoffenheim mit 0:4. Bremen gewinnt gegen Ingolstadt mit 2:1. Und Wolfsburg verliert gegen Hertha mit 2:3. Gleich ist dann noch Schalke beim Tabellenführer Leipzig zu Gast. In einer halben Stunde geht's da los. 1 live. Sektorwetter. Ja, gerade stehen die Chancen auf Sonne gut. An manchen Orten ist der Nebel aber hartnäckig und es bleibt trüb. Dazu ziemlich frisch bei 4 bis 7 Grad. Der Tag morgen startet auch wieder mit Nebel. Später scheint oft die Sonne. Dazu diese Höchstwerte. In Lippstadt 3 Grad, in Schwerte, Solingen und Willig 4 Grad, in Siegen maximal 5 Grad. Und der Montag wird ähnlich. Stauschau. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchen-Vörden wegen Bauarbeiten bis morgen Nachmittag gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West 2 Kilometer. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dortmund-Dorstfeld und Bochum-Hafen 8 Kilometer stockend. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dreieck Bochum West und Bochum Zentrum 3 Kilometer. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum und Bochum-Werne 1 Kilometer. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Kreuz-Recklinghausen 5 Kilometer Stau, rechnet mal eine halbe Stunde plus. Und zum Schluss die A44 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck Felbert Nord und Heiligenhaus Hetterscheid 2 Kilometer Stau. Eins live. Gold. Hi zusammen, hier ist Benne Schröder mit 1 Live Gold, euer People- und Lifestyle-Magazin in 1 Live. Ihr wisst ja, am Donnerstag war die 1 Live Krone Deutschlands Bigster Radio Award überhaupt. Was so alles bei der Aftershow-Party lief, das wissen natürlich nur die Promis selbst, diese Geheimnisse. Und wir wissen das natürlich auch. Das checken wir gleich mal hier bei mir nach 2 Songs. Los geht's mit Kevin Harris. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Deep is your love.

Das neue Musik von Sean Paul und Dua Lipa zusammen, No Lie. 1 Live. Krone 2016. Es gab die edelsten Preise Deutschlands in dieser Woche, die 1Live-Kronen. Ihr habt die geilsten Acts des Jahres erst gevotet und dann ausgezeichnet und dann natürlich noch die ganze Nacht mit ihnen gefeiert. Robert Heckler aus dem 1Live-Pop-Team ist da. Sag mal, was ging denn bei der Party hinterher noch? Clouseau, der hat das Buffet eröffnet, so quasi als Kronengewinner-Anführer. Er hat schon seine sechste Krone eingesackt dieses Jahr. Ist wieder mal bester Künstler geworden. Für den war die Aftershow-Party so eine Art Familientreffen. Ich werde einfach versuchen, viele Leute zu treffen, die ich das ganze Jahr sehen wollte und immer nicht geschafft habe. Und werde einfach ein bisschen mit den Knetschen und feiern, ein bisschen pudern und ein bisschen umarmen und ein bisschen kuscheln. Gekuschelt hat er dann auch mit Mark Forster. Es gibt ein gemeinsames Selfie mit den beiden, auf dem sieht Mark Forster aber ziemlich traurig aus. Oh nein, ja, der hat ja wieder, muss man echt sagen, nicht gewonnen. Ne? Obwohl er dieses Mal war doch in zwei Kategorien nominiert. Er wollte auch endlich mal gewinnen nach mindestens 3 Jahren Nomination und dann war er hart genervt, dass es nicht geklappt hat. Ich bin der Leonardo DiCaprio der Radio Awards Szene. Und das ist wirklich eine Sache, ich meine das nicht als Witz, es nervt mich. Ich möchte auch mal eine Krone haben. Ich dachte vorher, ich kann das ironisch abtun, aber es schmerzt. Es ist so, ich krieg langsam Hornhaut auf der Seele. Oh. Maxim von KIZ war ebenfalls traurig. Und das, obwohl er gewonnen hat. KIZ sind ja bester Live-Act geworden. Aber irgendwas ist halt immer. Einerseits freue ich mich, die Krone gewonnen zu haben, aber ich bin sehr traurig, dass An Mai Kantereit und Deichkind nicht gewinnen konnten gegen uns. Das macht mir jetzt ein schlechtes Gewissen und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Party genießen kann. Also ich will nicht drüber reden. Ja, wer es glaubt. Hinterher hat er doch noch ein bisschen gefeiert und zwar mit Domian. Es gibt ein Selfie der beiden und KIZ schreiben, jetzt haben wir alles erreicht. Du sag mal, Max Giesinger war ja auch dabei. Der war doch bis ganz am Ende bei der Party. Der hat doch die Tür quasi abgeschlossen. Der hat sich auch einfach hardcore gefreut über seine erste Krone für seinen Song 80 Millionen. Ey, ich bin immer noch komplett durch den Wind, ey. Also mir fehlen die Worte. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, ne, weil die Konkurrenz ja so bockelsteig war, irgendwie gestandene Künstler. Und deswegen habe ich mir wirklich keine großen Chancen ausgerechnet, aber die Fans haben anscheinend gewotet, was man nur voten konnte. Und jetzt habe ich wirklich die Krone hier in meinen Händen. Wow. Auf der Aftershow-Party hat er dann auch sein Wahlversprechen eingelöst oder es zumindest versucht. Er wollte ja 20 Gin Tonic kippen, falls er gewinnt. Ja, tatsächlich finde ich, er klang auch schon so ein ganz kleines bisschen so, als hätte das ganz gut funktioniert. Hey, das ganze Geschissel zur Krone, Videos und die ganzen Highlights gibt es natürlich bei uns im Netz auf 1live.de. 1live. Krone 2016. Alle Highlights im Netz. 1live.de. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et ben y'en a encore. Et bien y'en a encore. Et bien y'en a encore. Et bien y'en a encore. Heinz Live. My man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low. I'm just trying to get you out the friend zone, cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you, and you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers wanna realize. I only call you when it's high, but the only time that I be by your side. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I only call you when it's high. Weekend in 1 Live on the Hill. Jetzt gibt's neue Musik für euch, und zwar von Martin Solveig. Places heißt der neue Song. Und auch diesen Song hat Martin Solveig ziemlich bei Instagram abgefeiert, und zwar mit einem Foto von einem seiner Gigs. Ich werde aber auch nicht müde, einfach immer wieder zu erwähnen, dass der Instagram-Account von Martin Solveig wirklich einer der coolsten und lohnenswertesten Instagram-Accounts der DJ-Szene ist. Also, was er alles macht, ich weiß auch gar nicht, vielleicht reist er einfach nur um die Welt, um coole Fotos zu machen. Also mal sitzt er wie ein König auf einem Thron in einem Schloss, mal liegt er neben einer völlig abgerockten Kloschüssel auf dem Boden und pennt, und mal steht er neben einem bunten Riesenkürbis. Also dieser Account ist so ein ganz kleines bisschen vielleicht wie so eine Art Alice im Wunderland. Solltet ihr euch dringend angucken und ihr solltet jetzt zuhören. Martin Solveig gibt's jetzt für euch in 1 Live Gold. Places ist ein ganz neuer Song. I come back to the places where we found us. Ah. We're somewhere in a place between love and lust. Ah. And I could go. Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Drinking sake, it's me and my mommy with the doobie. Cutie, smelling like Miyake. Half Philippine thing, but now let's call it Suki. Got me booty banging properly in Versace pants, cocky, bow-legged stands, a thing of beauty. Watch me, body crazy. Firm like nature, foxy, not an AZ. Truly reason to bust the Thule and keep lace the jewelry. Watch you to make sure that you're one of a kind and you deserve to be my sunshine. Cats would love to creep, just to say they crept with mine, slept with mine. She said, I ain't deaf, no blind. Stress, hating cause they less than mine. They wanna sex me, we chose each other. You acting like you chose me. They opposed you, then they opposed me. We could creep at a low speed to get in the hosiery. Double cross you, they got the triple cross me. I'm thinking that's the way it's supposed to be. One more thing, if I ever go broke, will you hit the block for me? Show she me. Replied, eyes open wide. You put that on everything? I put that on my life. Right. You give me your kidneys. Show. Catch a case, you catch it with me. Show. Pawn your jewelry to come get me. You better know. Catch me with a chick, forgive me. Now that way. This is the truth, I shall. To the Lucas Braille. I put this on my nephews, from the smallest to the fell. Me and you ballin', from the heavens or the hell. Won't let you hit the ground if I'm falling myself. Now picture me leaving you in this cold world, brawling for death. It's me and you and this old girl, we taking the belt. From the lows to the highs, through the folds, we shine. Just continue to be my sunshine. Just Live. Stauschau. Um kurz nach 6:30. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden weiter gesperrt. Bis morgen Nachmittag geht das. Eine Umleitung ist eingerichtet. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West 2 Kilometer stockend. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Mühlheim 3 Kilometer stockend. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dortmund-Dorstfeld und Bochum-Hafen 10 Kilometer stockend. Rechnet mal 20 Minuten drauf. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlamark 4 Kilometer Stau plus eine halbe Stunde. A44 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck-Felbert-Nord und Heiligenhaus-Hetterscheid 1 Kilometer Stau. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Kreuz-Köln-Nord und Köln-Bickendorf 2 Kilometer stockend. Und zum Schluss die B54 in Dortmund zwischen Dortmund-Hachenei und Dortmund-Süd 6 Kilometer Stau wegen des Spiels plus 20 Minuten. Eins live. Gold. Guten Abend, hier ist Benne Schröder und jetzt gibt's hier Musik für euch von James Arthur, Say You Won't Let Go, der ja über sich selbst sagt, hört mal alle her, ich bin gar nicht so hart, wie ihr eigentlich immer von mir denkt. Ich frag mich ja, wer kommt auf die Idee, James Arthur ist hart bei solcher Musik, die er macht, was ganz, ganz soft ist. Gibt's jetzt für euch hier in 1 live. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know it. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? What you're saying to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Ich glaube, mittlerweile sind auch die Letzten wieder aus dem Bett rausgekommen und haben den After-Krone-Schock überwunden. 1 Live. Krone 2016. Ist eine Kategorie, die noch gar nicht so alt ist, aber auch dieses Jahr wieder haben wir die Videokrone verliehen. Und die Verleihung der Kategorie war was ganz Besonderes, weil Krone-Moderator Klaas wollte die Verkündung mal richtig modern machen. Jetzt habe ich hier den Umschlag und da steht der Gewinner drin und ich werde den jetzt hier rausziehen und dann werde ich den fotografieren und twittern im Internet, im Cyberspace. Ja, das fand Klaas auch selbst richtig tofte. Das ist so geil, ey. Das ist so future-mäßig, was ich mache hier. So, ist raus. Geht mal auf meinen Twitter. Sag mal, was? Wer was? Julian! Was? Julian Bam hat gewonnen, ja, dann wird das ja wohl stimmen, wenn das im Internet steht. Herzlichen Glückwunsch! Gewonnen hat er unter anderem hierfür. Klaas hat das Ergebnis also getwittert, hat es dann vom Publikum reinrufen lassen. Julian Bam, das ist schon echt derbe cool. Als nächstes hat er sich schon überlegt, nächstes Jahr mache ich das auch irgendwie wieder so. Da machen wir es noch ein bisschen verrückter, da mache ich dann vielleicht eine Snapchat-Story. Und der Bam hat dann alle komplett mit auf die Bühne genommen, die er sowieso immer dabei hat, weil er hat ja eine komplette Crew. Anders als letztes Jahr bin ich jetzt hier diesmal mit meinem Team. Ich stehe hier nicht alleine. Das Team, das wirklich wöchentlich immer einmal durchmachen muss mit mir, damit wir das Bestmögliche auf YouTube schaffen. Danke dafür an mein Team. Danke an 1Live für die Nominierung. Danke dafür, dass ihr für uns gewotet habt. Tschüss. Alles angucken und anhören geht natürlich bei uns im Netz auf 1Live.de. 1Live. Krone 2016. Alle Highlights im Netz. 1Live.de. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. And right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the race that the culprit controls you both. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Neu für den Sektor. David Guetta und Robin Schulz. 1 Live. Are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here. Richtig gut. Der neue Song von Robin Schulz zusammen mit David Guetta in 1 Live. Und jetzt gibt's Musik von den Chainsmokers. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. Das ist ihr Song Closer. Zusammen mit Halsey haben sie den gemacht. Das sind echt zwei super, super nette, coole Typen, die in Interviews immer wahnsinnig nett und irgendwie ja, so einfach, so bodenständig rüberkommen. Also es ist wirklich cool. Auch Video-Interviews mit denen müsst ihr euch mal angucken. Und sie haben so ein paar ganz coole Tricks drauf, die sie gerne mal zeigen. Zum Beispiel können sie eine Bierflasche mit einer Banane öffnen. Wie auch immer das funktioniert. Sie schaffen das tatsächlich, haben voll Spaß dabei, übrigens auch mit ihren Fans. Dann singen sie nämlich einfach mal zusammen. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Find that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in. Vielleicht machen sie es auch im kommenden Jahr in Köln, denn im Februar holen wir sie in den Sektor für ein Konzert. Das ist aber leider, leider, leider, leider schon ausverkauft. Ihr könnt sie jetzt trotzdem hören, denn ich spiele sie euch jetzt hier in 1 Live. Die Chainsmokers. Setting Fires heißt der Song. Can't do this again. Oh, I can't.

ist der Typ, der sich ständig oben ohne postet bei Instagram. Shawn Mendes in 1 Live und Mercy. Gleich sprechen wir übrigens über die wichtigste Fashion Show der Welt, über die Victoria's Secret Fashion Show. Sorry, I am.